Impuls. Eine eigene Ausrichtung haben. Ehe man auf einem einmal gefundenen Weg gehen können wird, hat sich der Mensch selbst auszurichten. Das wird ihm eine Kenntnis seiner Position in diesem Dasein vermitteln. Ausgestattet mit solch einem Wissen wird er seine Bedürfnisse zu unterscheiden und zu gewichten lernen. Hat das alles bei uns erst einmal seine wahre Bedeutung erlangt, wird es uns damit wahrscheinlich gut ergehen können. Behaupte man sich doch einfach auf diese Weise im eigenen Leben. Kommen wir erst einmal bei uns selbst an, dann werden wir wahrscheinlich auch bald andere Leute anerkennen können für ihr Dasein, wie es ist. Solange wir uns aber immer zu gehen lassen und uns selbst entgleiten, werden wir auch die Spur nicht finden können, welche unseren Weg aufrechterhalten kann.